Ich hab gedacht, die Sache wär für immer, zumindest so lange, wie ich denken kann. Ich hab gedacht, Liebe wär für alle, auch zu mir kommt sie irgendwann. Jetzt ist sie gegangen zu einem anderen Mann. Ausgerechnet sie, wo ich sie so gerne mag. Ausgerechnet sie, wo ich sie so gerne mag. Ausgerechnet sie, wo ich sie so gerne mag. Ich sah sie sitzen draußen in der Sonne, und sie hat mein Lachen nachgemacht. Sie sagte komm, ich sagte ja, ich komme. Doch sie meinte noch, nichts bleibt über Nacht. Dann hat sie gelacht, und ich hab gedacht, ausgerechnet sie, wo ich sie so gerne mag. Ausgerechnet sie, wo ich sie so gerne mag. Ausgerechnet sie, wo ich sie so gerne besser kennenlernen würde. Ich mag sie sehr, fast mehr als mein Leben, und ich habe sie für mein Leben gern. Doch ich muss nun gehen, so ist das Leben eben, und man kann sich nicht dagegen wehren.